Decke fällt mir auf den Kopf und alles tötet mich hier. Muss in die weite Welt hinaus, einfach mal was anderes sehen. Es gibt so viele Städte, in denen ich noch niemals war. So vieles zu entdecken, das wäre wunderbar. Und ich frage dich, ist alles fit? Wenn du willst, nehm ich dich mit. Ich möchte nicht alleine gehen, wohin es geht, das werden wir schon sehen. Denn wir fahren, fahren, fahren in Richtung See. Wir fahren, fahren, fahren mit nem Affenzahn. Wir fahren, fahren, fahren und ich gesteh, ich habe Fernweh. Ich habe Fernweh. Schwer. Ich lauf von Raum zu Raum, woanders wär's ein Traum. Es gibt so viel zu entdecken, so vieles noch zu sehen. Ich will in irgendeinen Fleck, Hauptsache weg. Und ich frage dich, ist alles fit? Ist alles fit? Wenn du willst, nehm ich dich mit. Ich möchte nicht alleine gehen, wohin es geht, das werden wir schon sehen. Denn wir fahren, fahren, fahren in Richtung See. Wir fahren, fahren, fahren mit nem Affenzahn. Wir fahren, fahren, fahren und ich gesteh, ich habe Fernweh. Ich habe Fernweh. Denn wir fahren, fahren, fahren in Richtung See. Wir fahren, fahren, fahren mit nem Affenzahn. Wir fahren, fahren, fahren und ich gesteh, ich habe Fernweh.